The police? What? Oh my God. Oh mein Gott, yeah. Polizei. Dies ist nicht Ihr Grundstück. Ich könnte Sie deshalb jetzt verhaften. Ja. Richard Reynolds wurde einmal von der Polizei beim Gärtnern ja, nahezu festgenommen. Hintergrund war, dass die Polizei durch ein Kamerateam aufmerksam geworden ist und die Journalistin, die wohl dabei war, bewusst noch darauf gezeigt hat, das ist illegal, was er macht. Und daraufhin ist halt diese Situation erst entstanden. Sollten wir uns nicht lieber um die wahren Kriminellen kümmern? Okay, ich packe meinen Kram und gehe nach Hause. Ich finde das Bild auch super. Von einem maskierten Guerillagärtner, der Samenbomben schmeißt, nachts im Nebel am besten noch. Und Problem ist halt immer, dass es durch die Medien so verzerrt inzwischen ist, dass es das Bild des Guerilla Gardening ist. Und dass deshalb auch dieses Wort Guerilla so eine große Rolle in dem Ganzen spielt. Wobei Guerilla Gardening im Prinzip auch ist, wenn Herr Kunze von gegenüber seine Baumscheibe vorm Haus pflegt, weil er sagt, wenn ich aus der Tür kommen möchte, dann möchte ich gerne zwei, drei Blumen sehen, anstatt da ein Hundeklo zu haben. Der weiß nicht mal, dass er Guerilla Gardening macht. Guerilla Gardening. Samenbomben im Asphaltdschungel. Eine Sendung von Lutz Neitzert. Sonnenblumen am Bahnsteig, Kopfsalat auf der Verkehrsinsel, Klatschmohn vor der Shoppingmall. Oder Stiefmütterchen im Gewerbepark, ausgesät von subversiven Samenspendern. Guerilla Gardening ist das illegale Gärtnern auf Grund und Boden, der einem nicht gehört. Einer der Vordenker und Stichwortgeber der Szene ist der Brite Richard Reynolds. In seinem 2008 erschienenen Buch Guerilla Gardening, ein botanisches Manifest, schreibt er: Die öffentlichen Räume werden immer nichtssagender und wir, die Menschen, stehen darin herum wie die kleinen Holzfigürchen, die die Stadtplaner auf ihre Modelle kleben. Wir sind nicht viel mehr als Statisten, die ihr Geld ausgeben dürfen. Aus welchem Grund sollen wir uns diese Fremdbestimmung eigentlich gefallen lassen? Schnapp dir ein verwahrlostes Stück öffentlichen Raum und verwandle es in einen Garten. Pflanzen bilden dabei den Kern unseres Waffenarsenals. Ihre DNA explodiert gewissermaßen zum Leben, zum Sieg. Wir befinden uns in einem Krieg, in dem es nur Gewinner gibt. Als gelernter Werbefachmann weiß Richard Reynolds, wie man Schlagzeilen macht und Publicity schafft. Zuerst kümmerte sich Reynolds lediglich um die verwahrlosten Grünanlagen in seiner Siedlung, jätete und setzte Alpenveilchen oder Lavendel. Doch dann wurde er zunehmend mutiger. Er begann auch jenseits der Beete, in verborgenen Ecken, Blumen und auch Gemüse anzubauen, ehe es ihn schließlich immer weiter hinauszog, mit Hacke und Spaten in den Londoner Asphaltdschungel, stets auf der Suche nach bepflanzbaren Stellen an Straßenrändern oder in Hinterhöfen. My name is Richard Reynolds and I'm a guerrilla gardener. Ich heiße Richard Reynolds und ich bin Guerillagärtner. Das heißt, ich kultiviere ungefragt ein Fleckchen Erde, das einem anderen gehört. Für mich ist jede Fläche, die nicht kultiviert wird, verschwendetes Land. Ich mag es halt, loszuziehen und ein Stückchen London umzugraben. Richard Reynolds betrachtet sich als Propagandisten. Patrick Huhn, ebenfalls aktiver Guerillagärtner und zugleich angehender Stadtplaner, hat sich in seiner Diplomarbeit an der TU Dortmund mit dem Thema auseinandergesetzt. Das Bild des maskierten Gärtners, der nachts in der Stadt Samenbomben wirft, mag zwar medienwirksam sein, meint Huhn, aber es träfe nur einen kleinen Teil der Bewegung. Ich finde es, wie gesagt, medienwirksam, aber es ist halt nur ein kleiner Teil der Bewegung, weil daneben sind wirklich Leute, die durch Guerilla Gardening eine Selbstversorgung anstreben, die im Prinzip sich nur irgendwie in ihrem Wohnviertel erden wollen, die halt dort sich etwas Eigenes schaffen wollen, eine kleine Oase, an der sie sich erfreuen können, wo sie vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt vorbeikommen, wo sie mal nachgucken können, dass sie halt so ein bisschen was Eigenes haben. Bochum im Mai 2011. Auf einem alten Fabrikgelände treffen sich aktive Guerillagärtner und Neugierige beim Festival Natürliche Ästhetik trifft urbanen Raum, kurz NATUR, Natur. Schon im Outfit spiegelt sich die ganze Vielfalt der Szene. Batikhosen, selbstgestrickte Pullis und Jutetaschen sind ebenso zu sehen wie lässige Kapuzenshirts oder der schlichte Kleingärtner-Look mit Jeans und T-Shirt. Gemeinsam staunen und grinsen die Besucher über diverse grüne Objekte. Ein üppig bepflanztes Trabi-Wrack, Miniaturgärten in Schubkarren, moosdekorierte Backsteinmauern oder von kleinen Beeten eingefasste Baumscheiben. So nennt man die kreisförmigen Freiflächen am Fuß städtischer Bäume. Am Nachmittag kann man sich in praxisnahen Workshops fortbilden. Zum Beispiel mit dem Kölner Gartenpiraten Stefano Chiolo. Etwa 2 Dutzend Teilnehmer versammeln sich um einen niedrigen Basteltisch. Auf dem Stundenplan steht der Bau von Samenbomben. Pazifistischer ausgedrückt, Lehmkugeln mit allerlei keimfähigem Material verkneten, etwa mit Studentenblumen, Stockrosen oder Ziergrassamen. Ja, dann zu den Zutaten. Es wird immer geredet von der roten Tonerde. Die ist allerdings nicht ganz so leicht zu bekommen. Es geht auch Heilerde aus der Apotheke. Das ist auch einfach nur eine Tonmischung. Die wird für verschiedene Sachen benutzt, um sich Masken daraus zu machen, bei Aknepatienten etc. Das ist ein bisschen teurer, aber es ist einfach nur reiner Ton. Der bringt Mineralien und bindet unsere Mischung. Das Image der Guerillagärtner ist, aller verbalen Militanz zum Trotz, doch eher das von liebenswürdigen Outlaws, deren nicht ganz legales Tun von der Mehrheit der Bevölkerung zumeist mit Wohlwollen geduldet wird. Dieses Fazit zieht Patrick Huhn, der sich in seiner Diplomarbeit vor allem mit dem Konfliktpotenzial des wilden Gärtners auseinandergesetzt hat. Das Problem bei Guerilla Gardening ist halt immer, dass gesagt wird, Guerilla Gardening ist halt illegal, es ist verboten, du machst dich strafbar, wenn du es machst. Und das sind die beiden Punkte Besitzstörung im Paragraph 862 Bürgerliches Gesetzbuch festgesetzt. Der andere Punkt ist der Vandalismus, die Sachbeschädigung im Paragraph 303 Strafgesetzbuch festgesetzt. Also wenn jetzt jemand hingeht und bewusst eine Sache beschädigt, macht er sich halt strafbar gegenüber dem Eigentümer dieser Sache, wird aber auch nur strafrechtlich dafür verfolgt, wenn der Eigentümer ihn dafür anklagt oder anzeigt. Und in den Fällen, wo sich wirklich jemand dran stört, muss man immer noch zu bedenken geben, welcher Richter würde einen Gärtner fürs Gärtnern wirklich verurteilen? Aber ich habe bis jetzt noch nicht von einer Verurteilung für Guerilla Gardening gehört. Das Einzige ist halt wirklich, dass die Polizei schon mal gesagt hat, das ist nicht euer Grund, geht weiter und dann ist gut. Guerilla Gardening ist eine Graswurzelbewegung ohne organisatorischen Rahmen, von Einzelpersonen und losen Gruppen getragen. Sie ist nicht an bestimmte äußere oder ideologische Form gebunden. Vielmehr entsteht ihre Bedeutung aus dem Diskurs. So die Gartenbauwissenschaftlerin Julia Jahnke. Sie hat 2007 in ihrer Masterarbeit an der Berliner Humboldt-Universität das Guerilla-Gärtnern als internationales Phänomen untersucht und es als eine spezielle Form bürgerlichen Engagements in den Kontext der urbanen Landwirtschaft gestellt. Ihre Arbeit beginnt programmatisch mit einem berühmten Zitat des französischen Philosophen und Naturforschers Jean-Jacques Rousseau aus dem 18. Jahrhundert. Der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel Elend wäre dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört. Mit Politik hatte dagegen jener Herr nichts am Hut, der sich 100 Jahre später ungefragt um die Begrünung Berliner Gemäuer kümmerte. Heinrich Seidel, hauptberuflich Ingenieur und nebenberuflich Schriftsteller, pflegte auf seinen Spaziergängen stets ein Tütchen mit Saatgut in der Rocktasche zu tragen. Seine besondere Liebe galt dem Zimbelkraut. Es war, wenn ich nicht irre, im Jahr 1873, als mir ein zierliches Pflänzchen auffiel. Das bescheidene Gewächs, das mit seinen efeuartigen Blättern und seinen hellvioletten Blümchen aus altem, verwittertem Mauerwerk hervorgrünte, erschien mir wie ein Stückchen Poesie. Das Pflänzchen ist unscheinbar. Hat man es aber entdeckt und seine feinen Reize kennengelernt, so wird man es vielen seiner prangenden Schwestern vorziehen. Ich erfuhr bald den Namen dieser meiner jungen Liebe. Sie hieß Linaria cymbalaria. Das Zimbelkraut ist ursprünglich in den Mittelmeerländern heimisch. Aber im Hinblick auf die vielen Mauern, die in Berlin vorhanden sind, hatte ich den Gedanken gefasst, ob es nicht möglich sein würde, diese Blume einzubürgern. Und seit dieser Zeit ergießt sich unablässig ein feiner Regen von Linaria-Samen über Berlin und Umgebung. So neu ist die Sache mit dem illegalen Gärtnern also gar nicht. Doch wer betreibt nun eigentlich heute Guerilla-Gardening? Da sind zum einen die politisch Motivierten, die den Herrschenden auf diese Weise einmal den grünen Mittelfinger zeigen möchten. Sie pflanzen ihr Protestbegleitgrün als Ausdruck floralen Ungehorsams gerne auch in konkreten politischen Kontexten. So gärtnerten etwa am 1. Mai 2000, dem Tag der Arbeit, Globalisierungskritiker und Umweltaktivisten in London auf einer Rasenfläche direkt am Parliament Square. In seinem botanischen Manifest erinnert sich Richard Reynolds. Auf ihren Transparenten standen Parolen wie »Widerstand ist fruchtbar« und »Lasst London sprießen«. Der Rasen in der Mitte des Platzes war ausgegraben und an seiner Stelle befand sich nun eine Auswahl von Kräutern, Apfelbäumen und Stangenbohnen sowie ein paar Hanfsamen. Man legte einen kleinen Teich an und dekorierte das Ganze zusätzlich mit Gartenzwergen. Und jemand erklomm die Winston-Churchill-Statue und verzierte den kahlen Kopf des alten Mannes mit einem grünen Streifen in punkigem Irokesen-Look. Doch sowohl Richard Reynolds als auch Patrick Huhn möchten Grenzen ziehen, wenn es um politische Aktionen beim Guerilla-Gardening geht. Aus dem extremen Flügel der Bewegung ist der Vorschlag gekommen, in Robin-Hood-Manier Pflanzen bei den Reichen zu stehlen, um damit die Siedlungen der Armen zu verschönern. Damit bin ich aber absolut nicht einverstanden. Es gibt Leute, die bewusst pflanzen, um eine politische Meinung damit zu zeigen. Zum Beispiel diese Aktion bei Stuttgart 21, wo nachdem die ersten Bäume gefällt wurden, ich glaube 21 oder 25 Bäume auf der Fläche wieder gepflanzt wurden, ist im Prinzip vom Vorgehen genau wie Guerilla Gardening. Die Leute sind nachts gekommen, ich denke auch maskiert, haben sich da unerlaubt Zutritt verschaffen, die Bäume gepflanzt und hatten eben großes Nachspiel hinter sich hergezogen. Es ging halt nicht um das Leben der Bäume, die dort gepflanzt wurden, sondern um das, die schon gefällt wurden. Das ist für mich schon nicht mehr Guerilla Gardening, auch wenn es so aussieht wie. Die heute stärkste Gruppe unter den illegalen Gärtnern argumentiert in erster Linie ökologisch. Sie sieht ihre Pflanzaktionen als Versuch einer Rückeroberung des urbanen Grau durch natürliches Grün. Dabei setzen sie vor allem auf symbolische Akte. Ringelblumen im Verbundsteinpflaster, eine Kletterpflanze, die von einer Ampel baumelt, oder ein Löwenzahn, der durch den Asphalt bricht. Viele Biologen und hauptamtliche Naturschützer stehen dieser Art von Engagement freilich eher skeptisch gegenüber. Der Botaniker Johannes Matzomeit aus Ludwigshafen erforscht die Pflanzenwelt in der modernen Großstadt. Er beklagt vor allem einen botanischen Dilettantismus und die ökologische Fahrlässigkeit vieler Gartengerilleros. Sie beschränken sich oftmals auf auffällige Arten. Sonnenblumen sind natürlich da ein Paradebeispiel, aber da stellt sich halt schon für mich die Frage, ob da manche nicht ein bisschen so viel Ego haben. Und Ökologie, nach meinem Verständnis, bedeutet letztlich auch, im Großen wie im Kleinen, sich ein bisschen zurückzunehmen. Aber wenn man nur Zeichen setzen will, das ist ja unter künstlerischen Gesichtspunkten zu vertreten. Aber Ökologie und Nachhaltigkeit bedeutet eigentlich, ja, sich eben zurückzunehmen. Ja. Matzomeit plädiert dafür, der Natur behutsamer aufzuhelfen, wenn man wirklich beabsichtigt, der Flora und Fauna ein denaturiertes Stück städtischer Erde zurückzugeben, und wünschte sich, dass man neben Tonerde vielleicht auch ein wenig Hirnschmalz in den Samenbomben verknetet. Man sollte sich schon etwas über das komplexe Zusammenspiel von Pflanzengemeinschaften und ihre Bedeutung für die lokale Insektenwelt informieren. Alles andere sei Pfusch am Biotop. Ökologisch sinnvoll sei es, auch optisch unscheinbare, aber vielleicht im Netzwerk der Natur wertvolle Mauerblümchen, Gräser und Kräuter ins Sortiment aufzunehmen. Das Ideal ist für Johannes Matzomeit eine natürliche, vom Winde verwehte oder von Vögeln verbreitete Spontanvegetation, die man dann möglicherweise gärtnerisch unterstützt. Nicht jedoch die von Menschen nach Gutdünken vorsortierte und ausgestreute Blumenmischung. Ein weiteres Ärgernis ist für den Botaniker das Ansalben, das heißt das unkontrollierte Aussehen ortsfremder Gewächse, die jede wissenschaftliche Untersuchung der authentischen Stadtflora erschwert. Wie Möbel kann er die Natur, die Landschaft und das Inventar verschieben. Und diese Einstellung habe ich nicht. Für diesen Personenkreis, die sich eben wissenschaftlich mit der Flora eines Raumes beschäftigen, für die sind Ansalbungen grundsätzlich verpönt, weil sie ja eben das erforschen wollen, was da eben spontan vorkommt. Man will ja schon unterscheiden zwischen der spontanen und der kultivierten Flora. Und so Ansalbungen oder das Ausbringen von Sämereien, das ist ja nicht mehr spontan. Ja. Sie selbst sind Spontis, aber das Resultat ist nicht spontan. Das ist eigentlich der Punkt. Ja. Und dieser Widerspruch, der besteht halt. Ja. Auch das ein alter Konflikt, den offenbar bereits unser Berliner Schriftsteller und Ingenieur Heinrich Seidel kannte. Da gibt es nun Menschen, die beim Spazierengehen auf Dinge verfallen, die von den sogenannten Verständigen wohl nur als töricht erachtet werden können und geeignet sind, deren heftiges Kopfschütteln zu erregen. Zu dieser Spezies gehört eine Sorte von sonderbaren Käuzen. Das sind die sogenannten Florafälscher oder Ansalber. Leute, die bestrebt sind, die Flora durch Aussaat, um neue Arten zu vermehren. Ich muss nun bekennen, dass auch ich mich dieser den Botanikern verhassten Gilde angeschlossen habe. In der heutigen Szene der illegalen Gärtner gibt es neben den politisch und ökologisch motivierten auch eine reine Spaßfraktion. Sie wirft ihre Samenbomben mit Vorliebe auf betreten verboten Rasenflächen oder verziert die grauen Wände der Stadt mit Moosgraffitis. Dazu vermische man 2 Tassen Vollmilch und 1 Dose Bier mit 1 Handvoll Moos. Kräftig durchschütteln das Ganze, kurz ziehen lassen, um mit dem so entstandenen humosen Brei dann das ein oder andere Herz oder die ein oder andere Parole auf hässliche Großstadtmauern zu zaubern. Das Gemisch ist zwar nicht von langer Dauer, aber ein dunkelgrünes »I love you« an der Betonwand oder die freche Moosfrisur auf dem Denkmalschädel lassen manch einen Passanten schmunzeln. Doch es gibt auch eine ganz pragmatische Gruppe unter den Guerillagärtnern. Sie sucht sich Brachflächen in der Stadt, am besten in der Nähe der eigenen Wohnung, und baut hier Tomaten, Gurken oder Kräuter zur Selbstversorgung an. Eine Art Schattenlandwirtschaft im urbanen Raum. Die Entstehungsgeschichte des Guerilla-Gardening ist vielfältig. Seine verschiedenen Ursprünge sollte man jedoch nicht als die Wurzeln der Bewegung ansehen. Sie sind vielmehr, um es in einer Metapher aus der Botanik auszudrücken, die prächtigen Blüten unterschiedlicher Spezies. Sie sind an völlig verschiedenen Orten, aus völlig verschiedenen Gründen erblüht, aber alle sind bis heute ein steter Quell der Inspiration. Schreibt Richard Reynolds in seinem botanischen Manifest und gräbt mit britischem Geschichtsbewusstsein tief in der Historie. Im Matthäusevangelium gibt es einen Verweis auf illegales nächtliches Gärtnern. Doch dabei handelt es sich um eine düstere Parabel über das Aussäen von Unkraut auf dem Feld eines anderen. Ich will gar nicht näher darauf eingehen. Unsere eigentliche Geschichte, die beginnt im England des 17. Jahrhunderts. Gerard Winston Lee, ein verarmter Textilfabrikant, legte sich ins Zeug für eine Reform der ungerechten Landgesetze. Seine Bewegung wurde unter dem Namen Diggers bekannt. Es herrschte Hunger und die Buddler besaßen kein eigenes Land. Am 26. März 1649 veröffentlichte Winston Lee ein Pamphlet. »Das öffentliche Land ist unter der Herrschaft von König und Gott über euch ungedüngt geblieben. Und das Land, das reichlich Getreide hätte tragen können, hat euch nichts gebracht als Heide, Moos und Gras.« Eine Woche später begann er in der südenglischen Grafschaft Surrey auf dem St. George Hill mit dem Guerilla-Gardening. Die Grafschaft Surrey ist heute für ihre prächtigen Gärten berühmt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es dann nicht hungerleidende Vertreter der Unterschicht, sondern, ähnlich wie heute, vor allem Studenten, die den Spaten in die Hand nahmen. Die Flower-Power-Bewegung in den USA setzte auch konkrete botanische Zeichen. God bless the grass that grows through the crack. They roll the concrete over it to try and keep it back. Folksängerinnen wie Malvina Reynolds segneten in den 60er Jahren den Grashalm und den Löwenzahn, der den Asphalt bricht. Und die Studenten steckten nicht bloß Anti-Vietnam-Schnittblumen in Maschinengewehre, sondern schufen auch ihre eigenen Grünflächen. Im Frühling 1969, wenige Monate vor Woodstock, besetzten sie an der University of California in Berkeley ein als Parkplatz genutztes Areal und verwandelten die Schotterfläche quasi über Nacht in eine kleine Gartenlandschaft, die sie ihren Power to the People Park nannten. Ein unbeobachtetes Terrain zum Aushecken der nächsten Teach- oder Love-Ins, fernab des Betäubungsmittelgesetzes. Doch die Blumenkinder-Idylle währte nicht allzu lang. Der regierende Gouverneur von Kalifornien, ein gewisser Ronald Reagan, ließ eines Tages in der Morgendämmerung eine schwer bewaffnete Hundertschaft aufmarschieren, mit Stacheldraht und Tränengas. Was dann geschah, ist heute als Bloody Thursday bekannt. Es fielen Schüsse, ein unbeteiligter Zuschauer wurde getötet. Doch als sich die Spirale der Gewalt wie ein schwarzer Schatten über das Parkprojekt zu legen drohte, änderten die Guerillagärtner plötzlich ihre Taktik. Sie kauften Gänseblümchen, und zwar bündelweise. Und als dann die Nationalgarde anrückte, begegneten ihr 30.000 mit Blumengeschenken. Die Fotos jener friedlichen Demonstranten gingen durch die Weltpresse, das Militär wurde wieder abgezogen und der Stadtrat entschied, den People's Park zu pachten und ermutigte die Bürger fortan sogar, ihn selbst zu gestalten. Blumen und Pflanzen können, wie die Gänseblümchen der Blumenkinder, eine Symbolfunktion übernehmen. Sie können als Zeichen für das eine und gegen das andere eingesetzt werden. Virtuosen finden sich in der künstlerischen Avantgarde. Als das Thema Waldsterben in den 80er Jahren wie ein Menetekel die Schlagzeilen füllte, pflanzte Josef Beuys im Rahmen der Documenta 7 im Stadtgebiet von Kassel 7000 Eichen. Und so setzte er ein grün-alternatives Mahnmal zu einer Zeit, als ein anderer Josef noch Joschka hieß und Turnschuhe trug und Sonnenblumen. Der entscheidende Impuls für die moderne Bewegung kam allerdings aus der New Yorker Kunstszene. This neighborhood is blighted, that's what people say. Half the buildings are abandoned, everything is gray. Der Big Apple, Malus Domestica, Red Delicious, war angefault und litt darunter, dass ganze Stadtviertel zu No-Go-Areas geworden waren. Berichtet Richard Reynolds. Anfang der 70er Jahre entdeckte eine junge Künstlerin namens Liz Christie, dass auf verwahrlosten Grundstücken in New York Tomaten wuchsen. Daraufhin fing sie an, eigenes Saatgut zu verteilen. Und als sie sah, wie prächtig ihre Gärten gediehen, packte sie der Ehrgeiz. Als erstes musste sie die alten Kühlschränke und ausgebrannten Autos beiseite schaffen. Dann besorgte sie frische Muttererde und erbettelte Pferdemist vom Polizeiposten an der Ecke. Liz nannte ihre Gruppe Green Guerillas. Sogar die Daily News griff damals die Geschichte auf und berichtete darüber als Lichtschein revolutionärer Hoffnung. One day we had accomplished what the mayor always said. He was trying to bring us through his clubs upon our heads. The neighborhood is clean, the dealer's gone away. We had good food to eat. Place for the kids to play. We'll dig this dirt, plant a seed. Der Moor Garden Song des amerikanischen Singer-Songwriters David Rovix, gewissermaßen ein Guerilla-Gardening-Protestsong. Rovix streut seine musikalischen Werke übrigens unter dem Motto Copyleft statt Copyright als freie Downloads im Internet aus, so wie die Garten-Guerilla ihre Pflanzensamen in der Stadt. Weltanschauliche Anknüpfungspunkte sieht man heute offenbar auch in der Piratenpartei, die sich um die Freiräume in der digitalen Welt sorgt und kümmert. Über Nacht eine Brachfläche in ein Blumenmeer mit Piratenlogo verwandeln. Ringelblumen gegen Zensur, Studentenblumen für mehr Bildung, Mittagsgold gegen Überwachung und Mohn gegen vernebelte Politikerinitiativen. Aber nicht jedem gefällt die Aura des Radikalen und Konspirativen. In Deutschland ist jetzt halt das Problem, dass viele Leute mit dem Begriff Guerilla Krieg verbinden, kriegerische Absichten und deshalb das eigentlich friedliche Gärtnern damit überhaupt nicht verbinden können. In seiner Diplomarbeit hat Patrick Huhn die Sache dann sprachlich ein wenig entschärft. dem von ihm als neutralere Bezeichnung eingeführten Begriff Garden Pioneering gibt er allerdings kaum Chancen auf Allgemeinverbindlichkeit, denn es gibt genug Leute, die ich kennengelernt habe, die haben gesagt, ich mach's doch gerade, weil es so heißt. Mittlerweile haben nicht nur die Medien das Guerilla-Gärtnern als Thema entdeckt, sondern offenbar auch Reynolds Kollegen aus den Marketingabteilungen. So wirbt eine große Sportartikelfirma für Schuhe aus Recyclingmaterial und Textilien aus Hanf mit einem Spot, der Guerilla-Gärtner bei Nacht zeigt. Cool und hip. Und natürlich mit den Sneakers der Firma an den Füßen. Samenbomben für den Hausgebrauch gibt es mittlerweile käuflich zu erwerben. In alternativen Gartengeschäften oder im Manufaktum-Katalog. 8 Kugeln mit Samen. Nehmen Sie sie aus der Verpackung, schreiten Sie möglichst absichtslos in Ihrem Garten auf und ab und lassen Sie eine nach der anderen aus der Hand gleiten. Unser Hausjurist allerdings rät Ihnen dringend, sich dabei nicht auf städtisches Gelände zu verirren. Wenn das wilde Gärtnern nun einen Boom erlebt, so verdankt sich das nicht zuletzt dem Internet. In Foren und Blogs vernetzt und befruchtet sich die Szene. Was haltet ihr von Sonntag? So um 19 Uhr am Schweizer Platz. Ich denke, Sonnenblumen, Ringelblumen etc. wären dort ganz gut. Sonniger Standort. Sagt mal Bescheid, wie ihr das findet und ob ihr könnt. Gruß, Leo. Hallo. Gestern habe ich im Baumarkt Zwillen entdeckt, die man bestimmt gut benutzen kann für Seedballs. Kosten allerdings etwas mehr als ein Lächeln. Allerdings müssten die Balls dann etwas besser verarbeitet werden, damit sie nicht schon im Flug auseinanderbrechen. Ich dachte schon an Darmstrumpfhosen. Hat diesbezüglich vielleicht jemand Erfahrungen? Viele Grüße. Blauwal. Damenstrumpfhosen funktionieren nicht. Teebeutel sind aber super. Ich würde Kaffeefilter vorschlagen. Die sind kompostierbar. Der Frühling steht vor der Tür. In diesem Sinne, Guerilla-Gärtner aller Länder, vereinigt euch. Gruß, Charlie. Der, der seinen Samen streute, möchte doch nur eine kleine grüne Spur hinterlassen auf dieser Erde. Vielleicht wird dann dereinst das Zimbelkraut, das aus Mauerritzen hervorgrünt, lebendige Kunde geben davon, dass Heinrich Seidel einmal über diese Erde gegangen ist. Als ein Pilgrim und ein Wandersmann.